wisst, ich sing für euch die ganze Nacht und ewig weiter. Doch nicht für Geld, mein schönster Lohn ist, wenn ihr lacht und ihr seid heiter. Dann bin ich froh, mehr brauch ich nicht, das sag ich laut und flüster leise. Ich danke euch für diese Stunden, doch ich muss weiter. Wie oft war ich bei euch und hab gesungen, gelacht und Freunde gesehen. Und ich weiß, bin ich nachts zu Hause, war es wie immer wunderschön. Das Auto kalt, die Straßen leer und nächstes Wochenende wieder an einem anderen Ort. Mein letztes Lied, seid mir nicht böse, denn ich muss fort. Und wenn ich irgendwann mal wieder in eurer Nähe bin, halte ich an, weil ich weiß, dass ihr gute Freunde von mir sind. Ihr tut mir gut, ihr gebt mir Kraft, um manchmal alles zu überstehen. Ein letzter Gruß, es war wunderschön, doch ich muss gehen. Ich liebe genau das ganz tief in mir und ich freue mich, dass ihr mich versteht. Wenn zum Beispiel ein kleiner Junge total strahlend auf der Bühne auf mich zugeht, gibt mir eine Blume, ich streiche sein Haar und gib ihm auf die Stirn einen Kuss. Dann weiß ich wie jetzt, es war mein letztes Lied, denn nun ist Schluss. Ich danke euch für die ganzen Jahre, für die Kraft, die ihr mir gabt. Ich danke euch für die guten Gespräche und ich bin froh, dass ich genau dieses Leben hab. Was haben wir gelacht und gelehrt? So manches Gläschen süßen Weins. Ich bleib euch treu, bin weiter auf Fahrt, ich komm vorbei. Denn ihr wisst, ich sing für euch die ganze Nacht und ewig weiter. Doch nicht für Geld, mein schönster Lohn ist, wenn ihr lacht und ihr seid heiter. Dann bin ich froh, mehr brauch ich nicht, das sag ich laut und flüster leise. Ich danke euch für diese Stunden, doch ich muss weiter.